who have experienced control and manipulation, they now want to react. Menschen, die Kontrolle und Manipulation erlebt haben, reagieren nun darauf. Nobody's going to tell me what to do anymore. Keiner wird mir mehr sagen, was ich tun soll. So we come from control into chaos. Deshalb kommen wir von Kontrolle ins Chaos hinein. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, friend! Hallo, Freunde! A very good friend of mine in Europe suggested that we talk about it. Interesting subject. Ein sehr guter Freund von mir aus Europa hat vorgeschlagen, über ein interessantes Thema zu sprechen. Does there have to be chaos or control in a group of people? Muss es in einer Gruppe Menschen entweder Kontrolle oder Chaos geben? It's a very interesting thought. Ein sehr interessanter Gedanke. See, I'm a guy who is almost allergic against control. Ich bin ein Mensch, der fast allergisch gegen Kontrolle ist. Kontrolle. Because I have a very simple understanding. Denn ich habe ein ganz einfaches Verständnis. The devil manipulates and controls, the Holy Spirit leads. Der Teufel manipuliert und kontrolliert, der Heilige Geist leitet. The Holy Spirit gives you the freedom to follow him or not to follow him. Der Heilige Geist gibt dir die Freiheit, ihm zu folgen oder nicht. But the Holy Spirit will push and drive and the devil will push and drive and manipulate you. Aber der Teufel schiebt, treibt dich an und manipuliert dich. So unfortunately in the Christian world, what have we seen? Doch, was haben wir leider in der christlichen Welt erlebt? For a long, long, long time. Seit langer, langer Zeit. A lot of control and manipulation. Jede Menge Kontrolle und Manipulation. Oft geschieht das nicht einmal bewusst und die Menschen sind nicht böse. Fazem isso com uma intenção ruim. Remember, I'm never talking about motives of people. I'm simply talking about actions. Erinnere dich, ich spreche nie über die Motive von Menschen. Ich rede lediglich von ihren Taten. A lot of good-meaning people have controlled and manipulated people. Viele wohlmeinende Menschen haben andere kontrolliert und manipuliert. Because they sincerely believe that this is the best way to bring them to holiness, to purity, to fulfill the purpose of God. Weil sie ernsthaft glauben, dass dies der beste Weg ist, um sie in Heiligkeit und Reinheit zu bringen, um den Willen Gottes zu erfüllen. So I'm never saying that the people are mean. Ich sage nie, dass die Personen böse sind. It's just, that's what they did. Ich spreche von ihren Taten. You know, just recently somebody told me. Vor kurzem sagte jemand zu mir, Reinhard, is this true that if I don't submit to my pastors, I have no more spiritual covering? Reinhard, stimmt es, dass ich keinen geistlichen Schutz habe, wenn ich mich meinem Pastor nicht unterordne? Cobertura espiritual. Think about this. This is control. Überleg einmal, das ist Kontrolle. Trying to manipulate people by fear to submit to me. Man versucht Menschen durch Angst zu manipulieren, sich unterzuordnen. And these pastors might honestly, sincerely believe that and want to just protect the people. Noch einmal, diese Pastoren glauben vielleicht ernsthaft und aufrichtig, dass sie diese Menschen einfach beschützen wollen. It's still wrong. Aber es ist dennoch falsch. So what's happened? Was ist passiert? In the last maybe 15, 20 years, we saw something birthed within the church. In den letzten 15 bis 20 Jahren sahen wir, wie etwas innerhalb der Gemeinde geboren wurde. And it's called the house church movement. Es nennt sich die Hausgemeindebewegung. And you know, I do believe that churches should meet in houses. Und ich glaube, dass sich Gemeinden in Häuser treffen sollen. Because I think that's how the early church met, and that's biblically correct. Denn ich denke, dass sich die Urgemeinde so getroffen hat und dass es biblisch korrekt ist. You know, my understanding of church is very simple. Mein Verständnis von Gemeinde ist ganz einfach. It's a group of people called out from one system, put into another system. Eine Gruppe Menschen, die aus einem System herausgerufen wurden und in ein anderes System hineinkamen. Out of the system of this world and placed into the system, so to say, of the kingdom of God. Herausgerufen aus dem System namens Welt und hineinversetzt in das System, das Reich Gottes heißt. Part of this people being called out is that these people want to meet together. Ein Aspekt davon, dass Menschen herausgerufen werden, ist, dass sie sich treffen wollen. So meeting together is the right thing to do. Es ist also richtig, sich zu treffen. And here is what I've seen. Folgendes habe ich gesehen. That people who have experienced control and manipulation, they now want to react. Dass Menschen, die Kontrolle und Manipulation erlebt haben, nun darauf reagieren. Nobody's going to tell me what to do anymore. Keiner wird mir mehr sagen, was ich tun soll. So we come from control into chaos. So kommen wir von Kontrolle in Chaos hinein. And now everybody is living in chaos and people are confused. Und nun leben alle im Chaos und die Menschen sind verwirrt. So they don't want to be controlled, but they also don't like the chaos. Sie wollen nicht kontrolliert werden, aber sie mögen auch kein Chaos. I know. So let me tell you what I honestly think. Lass mich euch sagen, was ich ehrlich denke. I think we have to first of all make a distinction between a meeting and our lives. Ich denke, dass wir zuerst einmal unterscheiden müssen zwischen einem Treffen und unserem Leben. You know, when we meet, that's not my life. Wenn wir uns treffen, ist das nicht mein Leben. But because we throw everything together in one pot, we react against everything. Aber weil wir alles in einem Topf werfen, reagieren wir auf alles. So somebody is doing something in the meeting that is wrong. Dann macht jemand bei einem Treffen einen Fehler. Somebody says, hey guys, this, you shouldn't do this. Ein anderer sagt, hey, das solltest du nicht tun. Because we have not dealt with our pain and woundedness from the control. Weil wir unsere Schmerzen und Verletzungen, die durch Kontrolle entstanden sind, nicht aufgearbeitet haben. Everything through these glasses now. Lesen wir nun alles durch diese Brille. You're not going to control my life. Du wirst mein Leben nicht kontrollieren. Nobody's talking about life. You're talking about order in a meeting. Aber niemand spricht vom Leben. Wir sprechen nur von Ordnung bei einem Treffen. So I'm gonna, I hope this will help a little bit. Ich hoffe, das wird dir ein bisschen helfen. You are responsible for your life. Don't allow anybody to take control of your life. Du bist verantwortlich für dein Leben. Erlaube niemanden, Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Because not even God has taken control of your life. Nicht einmal Gott übernimmt die Kontrolle über dein Leben. Oh, Reinhard, God is in control of your life. Nein, Reinhard, Gott hat die Kontrolle über mein Leben. If God is in control of your life, everything that's ever gone wrong is his fault. Hätte Gott die Kontrolle über dein Leben, wäre alles, was jemals falsch lief, sein Fehler. He's made a lot of mess in my life. Er hat ganz schön viel Chaos in meinem Leben angerichtet. He's made some mess in Daniel's life. Er hat einiges Chaos in Daniels Leben angerichtet. And some mess in your life. Und einiges Chaos in deinem Leben. You don't blame God for the bad choices we've made. Wir dürfen Gott nicht für unsere schlechten Entscheidungen verantwortlich machen. You have been given control over your life. Live with it wisely. Du hast die Kontrolle über dein Leben erhalten. Geh weise damit um. But when I come together with a group of people, aber wenn ich mit einer Gruppe Menschen zusammenkomme, establish healthy boundaries and good rules of living together is not control. Gesunde Grenzen und gute Regeln für das Zusammenleben aufstelle, ist das keine Kontrolle. In my house it's really simple. In meinem Haus ist das ganz einfach. There are certain manners at the table that I've established. Es gibt bestimmte Umgangsformen am Tisch, die ich eingeführt habe, that I will enforce. Und die ich umsetze. If you don't like these rules, go and eat somewhere else. Wenn dir diese Regeln nicht gefallen, dann geh es irgendwo anders. I'm the same and I will respect your life and I will not control your life. Ich werde dich genauso lieben und ich werde dein Leben respektieren und ich werde dein Leben nicht kontrollieren. People confuse these two things. Die Leute bringen diese Dinge durcheinander. Just because I am trying to lead a meeting does not mean I'm leading your life. Nur weil ich versuche, eine Versammlung zu leiten, bedeutet das nicht, dass ich dein Leben leite. Because if you don't understand this, there will be either chaos or control. Both of this is wrong. Wenn du das nicht verstehst, wird es entweder Chaos oder Kontrolle geben, aber beides ist falsch. But even if we take leadership in a certain situation, not of people's lives, remember that. Doch selbst wenn wir die Leitung in einer bestimmten Situation ausüben, also nicht im Leben von Menschen, I have to always remember a key element. Muss ich immer an einen Schlüsselfaktor denken. It always has to be for the edification of everybody. Es muss immer zur Auferbauung von allen dienen. If you just remember this, Paul teaches it so clearly. Wenn du an Folgendes denkst, und Paulus lehrt das ganz klar. When you come together and prophesy, it needs to be for the edification of all. Wenn ihr zusammenkommt und prophezeit, muss es zur Auferbauung von allen dienen. Gifts of the Spirit are for the edification of all. Die Gaben des Geistes dienen zur Auferbauung von allen. Ministry gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers are for the edification of the body. Die Dienstgaben, Apostel, Prophet, Evangelist, Pastor, Lehrer, dienen zur Auferbauung des Leibes. Eu esqueci do último. Alguns desses cinco são para a edificação de todos. So remember this. Also denk daran. If whoever is leading anything is just trying to interfere, but it's not edifying everybody, he's messed up. Wenn irgendein Leiter versucht, sich einzumischen, ohne dass es der Auferbauung von allen dient, liegt er falsch. Once we could learn to walk in love, in honor, and always edify everybody. Wenn wir lernen, in Liebe und Ehre zu wandeln und dabei alle auferbauen, we will not have chaos. Haben wir kein Chaos. Look, I have no problem if people have a completely different opinion and even disagree with me. Ich habe kein Problem, wenn Menschen eine ganz andere Meinung haben und mir widersprechen. I am not the spiritual police. Ich bin nicht die geistliche Polizei. And I think a lot of people react trying to be the spiritual police because they want to avoid chaos. Und ich denke, viele Menschen reagieren und spielen geistliche Polizei, weil sie Chaos vermeiden wollen. So ask this question. Also stell diese Frage. Who brought this group or whatever, this meeting or whatever into life? Wer hat diese Gruppe, dieses Treffen oder was auch immer ins Leben gerufen? Who made it happen? Wer hat es begonnen? Organized. Wer hat es organisiert? That person is allowed to give the instructions. Diese Person hat die Erlaubnis, Anweisungen zu erteilen. If you don't like how they do it, just simply go your way. Wenn es dir nicht gefällt, wie sie das tut, dann geh einfach deines Weges. My advice to anybody who is leading anything, whether it be a WhatsApp group or Telegram group or home group or whatever. Mein Rat an alle, die irgendetwas leiten, ist, egal ob das eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe oder ein Hauskreis oder sonstiges ist, bring people to maturity. Bring die Leute in Reife hinein. Maturity has to do with you allowed to think differently. Reife hat damit zu tun, dass man die Erlaubnis hat, anders zu denken. Through thinking differently, we actually grow and come to unity. Denn indem wir anders denken, wachsen wir in Wirklichkeit und kommen so in Einheit. Allow people to do that. Erlaube den Leuten, das zu tun. This is not chaos. This is beautiful versatility. Das ist kein Chaos. Es ist wunderschöne Vielfalt. A lot of people think it's chaos, but I think it's diversity when everybody has a different aspect and together gives a beautiful diversity. And everybody gives a beautiful picture in the end. Viele Leute denken, das ist Chaos, aber ich denke, es ist Vielfalt, wenn jeder einen anderen Aspekt einbringt und am Ende entsteht ein wunderschönes Bild. The only way I as a leader would try to make sure that what we call chaos would not happen. Die einzige Situation, in der ich als Leiter dafür sorgen würde, dass kein sogenanntes Chaos ausbricht, I don't consider chaos what most people consider chaos. Ich betrachte vieles nicht als Chaos, was die meisten Menschen als Chaos bezeichnen. The only way I would do something is if people begin to control and manipulate other people with their different opinions. Die einzige Situation, in der ich handeln würde, ist, wenn Menschen anfangen, andere Personen durch ihre Meinung zu kontrollieren und zu manipulieren. So if we're together as a group, wenn wir als Gruppe zusammensitzen, when I share this, erzähle ich etwas, and you say, good, look, God showed me that, and it's opposite of what me said. Und du sagst, Gott hat mir dies gezeigt und es ist das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, I would simply allow it to happen. Dann würde ich es einfach zulassen. If you say what I've seen from God is right and everybody has to agree with that and believe it, that's when I would say, guys, that's not what we're doing. Wenn du aber sagst, das, was ich von Gott gesehen habe, ist richtig und jeder muss dem zustimmen und es glauben, dann würde ich sagen, Leute, so gehen wir nicht miteinander um. We are a group of diversity. Wir sind eine vielfältige Gruppe. Because we're all unique. Denn jeder ist einzigartig. God created us unique. We all see things from a different point of view. Gott hat uns einzigartig geschaffen und wir alle sehen Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Read the four Gospels. Lies doch die vier Evangelien. They're telling the same story and yet it looks like something different. Sie erzählen dieselbe Geschichte, doch manchmal sieht es ganz anders aus. God put it in the Bible together as a book. Und Gott hat es in der Bibel in einem Buch zusammengefasst. Chaos. Das ist kein Chaos. It's different perspectives. Es sind unterschiedliche Perspektiven. I hope you helped. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. If you liked it, click the like. Klick auf Like, wenn es dir gefallen hat. If you want to share it with your friends, feel free. Wenn du es mit deinen Freunden teilen willst, dann mach es. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to our channel. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte. Thank you. Vielen Dank. See you next time. Wir sehen uns beim nächsten Mal.